kleiner Motherfucker, ich bleib high, bis ich sterbe. Ich bin stoned geboren, war stoned im Kindergarten, in der Schule. Ich war stoned in meiner Lehre, oh Gott, stoned in meiner Bude. Ich war stoned auf den Zug, ich war stoned, krieg nicht genug. Hab das Stoned sein nie gesucht, denn ich hör, wenn es mich ruft. Ich bin so fucking stoned, Digga. Ich komm aus der Steinzeit, so fucking stoned, Digga. Ich bin steinreich. Ich war stoned, auch wenn ich's nicht war, weil ich manchmal viel zu dicht war. Ich sag, Goethe war vielleicht nicht, aber Schiller, der ist dichter. Alles easy, stoned sein ist ne Friedenssache. 24-7 lache ich mir ein auf Weed und Haschisch. Ich war stoned damals im Skatepark, ich war stoned bei meinem ersten Sinn, stoned bei meinem ersten Kuss und stoned das erste Mal am Punkt. Stoned, wenn ich hier Texte schreib, dir stoned nur noch das Beste. Ich merk stoned so hart die Bässe und geb stoned vor die Fresse, Digga. Hier bleibt auf dem Boden, ich lauf stoned durch die Berge. Schiller, Motherfucker, ich bleib stoned, bis ich sterbe. Stoned, bis ich sterbe. Sterbe. Ich bin high, so fucking fly. Fremde Leute fragen, Dicker Mann, wie viel hast du dabei? Zehner, vielleicht den 20, er sagt, ich riech nach ner Tonne. Egal wohin ich auch komme, Leute strahlen wie die Sonne. Ich bin high und das ist auch gut so. Bin ich nicht, seh ich irgendwie nur blutrot. Ich werd high sein, wenn ich heirate, werd high sein, hol den Highscore, weil ich high bin. Mit der Mucke mach ich dir nen riesen Hype vor. Ich werd einfach immer higher, bis ich irgendwann mit Gott chill. Alle Viertelstunde frag, ob er noch etwas dort will. Alles easy, ich bin euer Ort, geh nie bankrott. Lass die Wolken regnen, essen, trinken und natürlich Pott. Die Mucke, die wir machen, ist so neu, ich nenn sie Hightech. Hauch mich high auf alle Hater, denn sie produzieren nur Scheißdreck. Sie bleiben auf dem Boden, ich lauf high durch die Sterne. Schiller, Motherfucker, ich bleib high, bis ich sterbe. High, bis ich sterbe, high, bis ich sterbe. Polizei.